Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen super Wochenstart. Ja, bei mir war es ein bisschen kompliziert. Ich habe einen komplizierten Kunden, der mit dem zwar alles schon geklärt ist, aber irgendwie versteht er die Zusammenhänge noch nicht so richtig. Und deswegen musste ich den heute Vormittag mal so ein bisschen quasi sinnbildlich gesprochen an die Hand nehmen. Also hat Papa Magic ihn an die Hand genommen und wie gesagt, er ist 20 Jahre älter als ich und hat ihn jetzt da durchgeführt durch die Verständnislosigkeit und Wirren seines Geistes. Und jetzt sind wir auf dem richtigen Weg und so kann er jetzt auch an sein neues Mehrparteienhaus kommen. Ja, manchmal ist das alles nicht so einfach. Sorry. Ja, dann ist mein Gärtner da. Der hat schon vorm Haus also wirklich Wunder vollbracht. Mein Pflasterweg und meine Garagenzufahrt. Und ich habe so ein kleines Beet noch davor. Und das ist gekrautet, das Zeug bei dem Wetter, wie verrückt. Also, was der da schon rausgeholt hat. Jetzt ist er gerade hinterm Haus. Jetzt macht er da gerade meine Terrasse frei, zupft alles raus zwischen den Fugen von den Pflasterstein. Danach mäht er den Rasen, zupft die Beete und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also ich bin froh, dass er hier ist und das alles macht. Ja, Sport wird heute leider ausfallen. Ich bin ein bisschen traurig drum. Ich bin voller Energie, hatte richtig Bock zum Sport, aber nachher kommt noch ein Kumpel vorbei, der bringt seinen Rechner mit und dem baue ich eine neue Grafikkarte ein. Der kann das nicht so gut. Ich habe da ein bisschen ruhigere Hände. Und damit er auch abends mit uns motiviert mitzocken kann. Ja, das ist so heute in etwa mein Tag. Und aber was soll's, dafür gehe ich dann morgen umso motivierter, gleich morgen früh wieder laufen und danach geht's ins Gym zum Brusttrainieren. So ist der Plan. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos, hochinteressant. Das Thema des heutigen Videos ist Finger weg von Töchtern aus gutem Hause. Und das ist wirklich ein interessantes Thema. Ich dachte früher immer, eine Tochter aus gutem Hause ist in der Lage, wie soll ich sagen, eine Hand wäscht die andere und beide das Gesicht. Also ich habe das immer als Benefit empfunden, wenn die Familie, aus dem das Mädchen kommt, einen stabilen Background hat. Das ist immer sehr verlockend, weil dann hat man es leichter fährt man am Wochenende nicht mit dem Porsche Panamera an die Nordsee oder an die Ostsee oder leichter kommt man nicht an ein Mehrparteienhaus oder ja, wie soll ich sagen, oder wie ich es jetzt zuletzt hatte, mit den Hilfen der Eltern in die eigene Immobilie, die dann am Ende doch nicht meine eigene Immobilie ist. Hinterher ist man immer schlauer. Das Problem ist, ich würde immer eine Tochter aus armen Verhältnissen, einer Tochter aus gutem Hause vorziehen. Also was ich da jetzt gesehen habe, ist also wirklich augenöffnend, weil ihr habt das Problem, dass eine junge Frau, die beispielsweise, ich kannte jetzt viele junge Frauen auch in diesem Ponyhof-Kontext, die dann beispielsweise einen ihr werdet es nicht glauben, aber die kriegen von VW, wie heißt dieser Pickup? Amarok. Die kriegen einen Amarok vom Vater, der Unternehmer ist, für ungefähr 50.000 Euro. Dazu kriegen sie einen Pferdehänger für 20.000 Euro und da drin steht ein Pferd für 22.000 Euro. Das heißt, die gesamte Fuhre 50, 20, 22 sind 92.000 Euro, die dieses Mädchen bewegt. Dieses Mädchen ist dann, oder diese junge Frau ist dann 30 Jahre alt, hat in ihrem Leben noch keine echte Ressourcenakkumulation vollbracht, außer dass sie Töchterchen ist, dass sie vielleicht ein bisschen in der Firma des Vaters mit rumgeeiert hat und hat ein bisschen Papier von der einen Seite des Schreibtisches auf die andere Seite des Schreibtisches geschoben. Aber anspruchsvoll bis in bis in die Haarspitzen rein, weil sie es von klein auf so kennengelernt hat, dass man fährt in der Familie Porsche Panamera, man besitzt mehrere Immobilien und dieses ganze Pferdethema ist halt auch Standard. Man hat das halt einfach. So, wenn man jetzt als junger Mann natürlich diese Frau kennenlernt, um mit der möglicherweise den größten Fehler seines Lebens zu machen und eine Beziehung zu beginnen, dann erlebt man sein blaues Wunder. Weil wie soll die den individuellen Mann denn je, also den Mann, der sich mit ihr da zusammengefunden hat, jemals wertschätzen? Wir leben nun mal in einer sehr oberflächlichen Welt. Das heißt, dieser Materialismus ist ja überall. Und wenn ihr euch jetzt ich sag mal einfach einen 5er BMW, einen schicken 530 Kombi oder einen schönen Audi A6 mit einer schönen Ausstattung, jüngeres Modell, S-Line von mir aus für 30.000 Euro, den ihr selber erarbeitet habt, ihr das Geld möglicherweise gespart, ihr habt gute Geschäfte gemacht, ihr wart fleißig, habt das Geld da liegen gehabt, habt euch dieses Auto gegönnt, das ist was ganz Besonderes. Ja, ist schön. Das ist auch was Tolles. Das habt ihr euch selber geleistet. Aber diese Frau ist völlig unbeeindruckt. Weil das ist ja, was soll das sein? Das ist ein V6 drin, sagt die. Papa fährt nur V8. So, dementsprechend, die kann man nicht mehr beeindrucken. Das ist nichts, was für die irgendwie was Besonderes ist. Und diese Erfahrung musste ich halt auch machen, jetzt beispielsweise auch mit meiner Ex, kommt auch aus einer sehr stabilen Familie. Und da war das beispielsweise so, das war völlig Standard, wenn ihr Auto kaputt war, dann hat ihr Opa sein Auto geschenkt. So. Und weil er sagt, okay, ich bin alt, ach Mensch, den habe ich mir damals neu gekauft, das erste an, ich brauche den nicht mehr, ach weißt du was, nimm du den. So. Und dieses Auto fährt sie dann kaputt, weil sie nie nach Öl guckt, den hat sie trocken gefahren, Motor fest. Den konnte man danach in die Presse stopfen und dann bekommt sie auch die Karte überreicht aus der Familie, ob es von der Oma ist, ob es von den Eltern ist und hebt dir ab, was du brauchst für ein neues Auto, es soll ja sicher sein, mit diesen Worten. Und wie soll diese Frau jemals Wertschätzung lernen? Wie soll sie jemals begreifen, was es, dass 5 Euro den Unterschied ausmachen können? Ich hatte euch in einem meiner anderen Videos erzählt, dass ich auch mal die Erfahrung machen musste, dass ich bei minus 16 Grad auf der Rückbank meines Autos geschlafen habe, mit keinem Geld in der Tasche und mit 3 Liter Benzin im Tank. Und da wird man wirklich wach, weil man merkt, 5 Euro nicht zu haben, kann den Unterschied ausmachen. Zwischen es geht weiter oder man bleibt hier jetzt stecken. Und derartige Erfahrungen haben diese Töchter aus gutem Hause nie gemacht. Die kennen nur vom Allerfeinsten. Die kennen nur Tische, Esstische aus Glas von Rolf Benz. Das ist so ein Designer oder Möbel-Creator für, kann man ja mal googeln. Ich will da gar keine Werbung für machen, aber der wird eh keinen Mann kaufen, der noch bei klarem Verstand ist. Aber der macht halt Tische und Stühle. Da kostet dann sowas, was ich hier habe. Jetzt beispielsweise meinen Esstisch, den habe ich von einem Kumpel geschenkt bekommen. Der sagt, ich brauche den nicht mehr, kaufen mir einen neuen. Kannst du haben. Ich sage, super, nehme ich. Hier habe ich nochmal einen Holz-Esstisch. So ein Rolf Benz Esstisch aus Glas mit den passenden stylischen Stühlen dazu kostet 6.000 Euro. So, wenn diese junge Frau in solchen Familien groß geworden ist, dann kann die den Mann, für was soll die den Mann bewundern? Für was? So, alles, was ich hier stehen habe, ist für die Schrott. Alles, was ich für Autos fahre, sind für die Schrott. Alles, was ich an Ressourcen akkumuliert habe, worauf ich sehr stolz bin, was mich sehr eigenständig macht, ist für die, naja, es ist ein... Ja, ist ganz okay, aber mehr auch nicht. 3 minus. Weil sie ja ganz anderen Standard gewöhnt ist. Wenn der Vater Deals macht, wo an einem Geschäft dann mal schnell 2,5 Millionen Euro Überschüsse erwirtschaftet werden, ist das zwar verlockend, weil man ist dann plötzlich Teil dieser Welt, aber man ist die Betaisierung des Mannes. Weil die einzige Möglichkeit, die ihr als Mann habt, ist, ihr müsst es selber machen. Ihr müsst dieser Mann sein, ihr müsst es selber machen, dann könnt ihr die Lorbeeren dafür ernten. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alleine in meiner Selbstständigkeit als Immobilienmakler jetzt, also dieses Thema betreffend, für Auswüchse gesehen habe. Also ich habe beispielsweise den gehobenen Angestellten von Volkswagen in Wolfsburg gesehen, dessen Haus ich verkauft habe für einen 1, Millionen Betrag. Und der hatte eine Vierfachgarage, also für 4 Autos mit Fußbodenheizung. Also es gibt Menschen, die haben keine Fußbodenheizung in den Wohnräumen. Der hat eine Fußbodenheizung in seiner Garage. Seine Tochter hat in Kalifornien irgendwas studiert, mit 22 oder so. Und als sie dann irgendwann fertig war mit dem Studium, hat er ihr für den Aufenthalt dort einen Porsche Boxster gekauft. Und diesen Porsche Boxster, den fand sie so schön und den hat sie auch ein bisschen getuned und so weiter. Und der sollte dann mit rüber und den haben sie dann in den Container versichert und so weiter, verzollt. Und der ist dann hier rübergekommen nach Deutschland, haben sie den importiert, weil die Tochter halt auch wieder zurückgekommen ist. So, das heißt, wenn ihr ein Mädchen dieser... dieses gesellschaftlichen Statuses habt, die kann man nicht beeindrucken. Es ist einfach mit normaler, also natürlich kann man die beeindrucken, aber will man das überhaupt? Also ich würde es gar nicht mehr wollen, weil das, was sie im Umkehrschluss dafür zu bieten hat, steht in keinem Verhältnis in keinem Verhältnis dazu, was ich ihr bieten müsste, um sie zu beeindrucken. Viel einfacher ist es also, wenn man sich für ein kurzes Engagement die Tochter von dem Maler nimmt, von dem angestellten Maler. Der verdient 1.700. So, dagegen bin ich Highfly bis durch die Decke. So, das heißt, der verdient seine 1.700, die Tochter muss ihren Beitrag leisten, die ist arbeiten gewöhnt, die Frau muss ihren Beitrag leisten und so weiter. Und wenn man jetzt mit der mal in Urlaub fährt und ihr tatsächlich sogar den Urlaub bezahlt, ihr habt richtig gehört, ich bezahle Frauen den Urlaub, das ist für mich aber kein Simpen, weil ich bezahle mir meine Quality Time. Das ist etwas völlig anderes. Weil in dem Moment, wo ich mir jetzt ein Mädchen mitnehme, eine junge Frau mit 21, 22, die natürlich auch eine Golddiggerin ist, das ist mir völlig klar, dass sie mich nicht schätzt aufgrund, einfach nur weil ich bin. Nein, die schätzt natürlich all das, was ich mitbringe an den Tisch. Und das ist dann gemessen an dem, was sie kennt, wiederum eine ganze Menge. Jetzt muss man das so sehen, wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, nach in die Dominikanische Republik fliege, nehmen die mit. Oder wenn ich jetzt nach Ägypten fliege, nehmen die mit. Oder nach Spanien fliege, nehmen die mit. Dann kostet mich das 800 Euro für 2 Wochen extra für sie. Oder Tausi. Schön Taui. Aber was sie mir an Quality Time dafür zurückgibt, steht für mich in einem gesunden Verhältnis. Also für mich ist das kein Zimpen. Ich habe ihr in dem Sinne gar keinen Urlaub bezahlt, sondern ich habe mir mein Spielzeug bezahlt für die Zeit. Dass ich mir einfach eine angenehme Zeit machen kann und muss mir von ihr keine Widerworte anhören. Das ist hochinteressant. Geht aber auch wirklich nur mit Frauen, die vom Status unter einem angesiedelt sind. Ober einem nicht zu beeindrucken. Deswegen, und das, was der Mann ja auch tatsächlich möchte, ist ja, wenn es denn zu diesem Engagement mit Frauen kommt, es fühlt sich halt nur gut an, wenn sie zu einem aufblickt, wenn sie auf einen quasi herabschaut. Ist das nicht interessant? Deswegen habe ich gelernt, ich hatte auch früher den Fehler gemacht, dass ich dachte, meine Frau braucht nicht arbeiten. So, das ist völlig, völlig daneben, weil in dem Moment kommen die nur auf wahnsinnige Gedanken. Wie sagt man in der amerikanischen Manosphere, a woman's idle mind is a devil's playground. Also der Geist einer Frau, der nichts zu tun hat, hat ganz, ganz gefährliche Ideen für euch. Und deswegen muss eine Frau 24/7 beschäftigt sein. Die darf überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Die muss permanent am Rotieren oder auch wenn sie nur einfache Arbeiten macht, die sie den ganzen Tag verrichtet, das spielt keine Rolle, aber sie muss beschäftigt sein, damit sie nicht auf blöde Ideen kommt, was sie haben will, was sie konsumieren will, was sie für einen Schwachsinn veranstalten will, wie sie die Bude umstellen will und so weiter. Bei diesen Mädchen aus gutem Hause ist das dann sogar so, die wollen dann plötzlich eine komplett neue Einrichtung, weil sie das so gewöhnt sind. Und dem muss man dann erstmal erklären, hey, wenn dein Vater den Geldbeutel nicht zückt, ich tue es auch nicht. Aber die sind so anspruchsvoll, dass sie das einfach so kennen. Und da habt ihr nur Kopfschmerzen. Ihr habt wirklich nur Kopfschmerzen. Wieder zurück zu der eingangs erwähnten jungen Frau, die diesen VW Amarok fährt mit dem Pferdehänger und dem Pferd drin. Und alles, diese ganze Fuhre kostet 92.000 Euro. Dieses Mädchen hat zu Lebzeiten noch keine 20.000 Euro verdient. So. Und wenn sie die auch verdient hat, sie muss ja die an Überschüssen erwirtschaften, um überhaupt das davon anschaffen zu können. Also als Überschuss exklusive der Lebenshaltungskosten, die sie hat. Also das ist total verrückt. Wie gesagt, diese ganze Fuhre 92.000 Euro, so ein Sattel kostet 3.000 Euro. Also das, was da für ein verrücktes schwarzes Loch entsteht, in dem das Geld einfach so versickert und nie wiederkommt, ist unglaublich. Und deswegen ist der Weg der Männer, die ihren eigenen Weg gehen, auch der einzig wahre Weg, weil auch wenn ihr jetzt dieser Unternehmervater seid und ihr könnt so, habt so die Möglichkeiten, sowas zu ermöglichen, das wird aus euch raus manipuliert. Töchterchen und die Mutter zusammen manipulieren das aus dem Mann raus und irgendwer muss die Rechnung am Ende bezahlen und die Frauen werden es nicht sein. In der Regel nicht. Es ist schon erschreckend. Und dieser arme Mann, auch wenn er in dieser gehobenen Klasse verdient, wird natürlich gemolken, wo es nur geht. Und vielleicht fehlt ihm das Geld eines Tages an einer anderen Ecke. Und ja, das sind hausgemachte Probleme. Ich habe, wie gesagt, meine Lektion gelernt und sage deshalb, auch für kurze Engagements, nichts aus gehobenem Hause. Es macht halt einfach keinen Sinn. Viel zu anspruchsvoll, viel zu verrückt im Kopf. Und es macht nur Kopfschmerzen, Man will etwas haben, was zu einem aufschaut. Und da ist es wirklich interessant, wie gesagt, wenn der Vater eine ganz normale Anstellung hat, also Job heißt ja nichts anderes als just over broke und sich von Monat zu Monat hasselt und sie das so gewöhnt ist, dass es schwer ist. Und dann kann sie bei euch mal ein bisschen Good Life schnuppern. Da möchte sie natürlich mehr von diesem Good Life, aber dementsprechend, das dürft ihr final nicht geben, das ist klar. Aber dann... dann kommt diese Bewunderung, die auch eine Form von Manipulation darstellen kann und so weiter. Aber für ein kurzes Engagement kann man da auf seine Kosten kommen. Ist ganz interessant. Weil alle wollen am Good Life schnuppern. Und ja, deswegen ist mein Rat, wenn ihr euch eine kurzfristige gute Zeit machen wollt, nehmt euch was Bescheidenes. Am Ende steckt Female Nature in allen. Da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Am Ende packen die das alle aus, ganz gleich, aus welcher gesellschaftlichen Schicht die kommen. Aber für ein kurzfristiges Engagement, wo man als Mann dann mal Spaß haben will, wenn man wirklich mal jetzt Urlaub machen will und will da jetzt wirklich mal 24/7 Vollkontakt machen über 2-3 Wochen, dann macht es schon Sinn. Und ich finde, für 24/7 Vollkontakt für 3 Wochen ein Taui oder 1500 ist ein echter Schnapper. 500 pro Woche für ich mache, was ich will, finde ich schon interessant. Aber wie gesagt, das ist umso interessanter und sie ist umso devoter, wenn sie aus bescheideneren Verhältnissen kommt. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Nehmt euch die Info daraus, die für euch sinnvoll ist und wechselt das, implementiert das vielleicht in euer Leben, da, wo ihr es gebrauchen könnt und da, wo nicht, geh weiter. Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder, wie gehabt, auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch und auf eure Abos und wir sehen uns morgen. Tschüss.